Ferdinand, geboren im Dezember 35 in Werl. 13. Sohn von 14 Kindern, die Teller oft leer, doch ihr habt geteilt. Der Vater früh fort, die Mutter trug die ganze Last und du bist groß geworden in einer Zeit, die hart war mit Hunger, mit Arbeit, mit einem Willen, der dich nie verlassen hat. Ihr habt auf Feldern geholfen, für ein Brot, für ein paar Kartoffeln. Und bis heute bleibt auf deinem Teller kein Krümel liegen. Die Nachkriegsjahre waren schwer. Doch du bist still gewachsen, mit offenen Augen, mit Verantwortung, die keiner erklären musste. Und mit diesem inneren Kompass, der dich bis heute führt. Dann kam die junge Union. Du warst Vorsitzender in Werl. Abende voller Diskussionen, kalte Räume, klare Worte. Adenauers Ruhe, Strauß und seine Kante. Politik war für dich Dienst an der Sache, nicht Lärm, sondern Haltung. Ich erinnere mich an Bonn, eine Solidarność-Kundgebung. Lech Wałęsa auf den Plakaten, Heiner Geißler auf der Bühne. Ich war ein Kind, du sagtest leise, Freiheit betrifft uns alle. Diese Worte trage ich bis heute. Du hast gearbeitet und getragen, Kaiserneheim-Hüsten auf dem LKW. Und ich als kleiner Junge neben dir, auf dem hohen Sitz, stolz wie ein Königskind. Ich dachte, mein Papa steuert die Welt. Und vielleicht hatte ich recht. Du warst immer da, wenn es eng wurde. Ich war ein schlechter Schüler. Doch du hattest Geduld, wir haben Kopf gerechnet. Du warst schneller. Du bist es heute noch und du hast mich gehalten. Ohne große Worte, einfach als mein Papa, als du. Die schönsten Stunden hatten wir im Keller, Tischtennisplatte, Neonlicht. Du spieltest die Bälle knapp hinter das Netz. Ich sprang ins Leere, wir lachten Tränen. Es waren einfache Momente, doch sie gehören zu den besten meines Lebens. Du hast Mama geliebt, der Abschied war schwer, das Haus wurde still. Und du hast lange getragen, doch viele Jahre später kam Gisela mit Ruhe, mit Wärme. Mit einem Lächeln, das dich wieder atmen ließ. Ihr zwei tut euch gut und ich bin dankbar dafür. Du bist ein Mann der Pünktlichkeit, ein Mann der Ordnung, ein Mann mit Glauben, nicht laut, nicht pathetisch, ein leises Vertrauen, so wie ein innerer Faden, der dich seit 90 Jahren trägt. Die Welt hat sich gedreht, Mauerbau, Mondlandung, Ölkrisen, Berlin 89, Europa wächst. Die Welt wird schneller, doch du bist geblieben, wer du bist. Geradlinig, aufrecht, ein Mensch, dem man trauen kann. Vielleicht fliegt dir irgendwann wieder ein Ball hinter das Netz. Vielleicht rechnen wir noch einmal zusammen. Vielleicht sitzen wir einfach am Tisch und dein Teller ist wieder so sauber wie früher. Und ich denke, es ist ein Geschenk, dass du hier bist. 90 Jahre und so viel Leben. Dank und Liebeserklärung. Und Papa, eines möchte ich dir sagen: Wir waren nicht immer einer Meinung, manchmal standen wir weit auseinander. Doch wir sind Vater und Sohn im besten Sinne. Du hast mir gezeigt, was Haltung ist, was Treue ist, was ein Mensch sein kann, wenn er seinen Weg geht. Danke, dass es dich gibt. Danke für dein Leben. Danke für alles, was bleibt.